mit dieser Dirne gerade hin zu handeln. Gestehe ich's doch. Ich wusste nicht, was ich zu eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte. Allein gewiss, ich war recht bös auf mich, dass ich auf euch nicht böser werden konnte. Süß, Liebchen. Lasst einmal. Was soll das? Keinen Strauß? Nein, es soll nur ein Spiel. Wie? Geht, ihr lacht mich aus. Was murmelst du? Er liebt mich nicht. Du holdes Himmelsangesicht. Nicht, liebt mich, nicht, er liebt mich. Ja, mein Kind, lass dieses Blumenwort ihr Götterausspruch sein. Er liebt dich. Verstehst du, was das heißt? Er liebt dich. Mich überläuft. Oh, schaudere nicht. Lass diesen Blick, lass diesen Händedruck dir sagen, was unaussprechlich ist, sich hinzugeben ganz und eine Wonne zu fühlen, die ewig sein muss. Ewig. Ihr Ende würde Verzweiflung sein. Nein, kein Ende. Kein Ende. Die Nacht bricht an. Ja, und wir wollen fort. Ich bet euch, länger hier zu bleiben. Allein, es ist ein gar zu böser Ort. Es ist, als hätte niemand nichts zu treiben und nichts zu schaffen, als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen. Und man kommt ins Gespräch, wie man sich immer stellt. Und unser Pärchen? Ist den Gang dort aufgeflogen, mutwillige Sommervögel. Er scheint dir gewogen. Und sie ihm auch. Das ist der Lauf der Welt. Er kommt. Ach, Schelm, so neckst du mich. Treff ich dich. Bester Mann, schon lange lieb ich dich. Wer da? Gut, Freund. Ein Tier. Es ist wohl Zeit zu scheiden. Ja, es ist spät, mein Herr. Darf ich euch nicht geleiten? Die Mutter würde mich... Lebt wohl. Muss ich dann gehen? Lebt wohl. Ade. Auf baldig Wiedersehen.